die hier im Web passiert sind, aber ich bin mir nicht erkannt. Domian, das 1Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. 1 Uhr nachts und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, freie Themennacht heute wieder. Wer gerne mit mir sprechen möchte, hier live bei 1Live und im WDR Fernsehen, der möge bitte diese Nummer hier anrufen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Stefanie und die Stefanie ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, hallo, Stefanie. Um was geht's bei dir? Ja, eigentlich wollte ich gestern zu dem Thema anrufen, zu dem Thema abrupter Karriereabbruch oder plötzlicher Karriereabbruch. Ja. Und das ist bei mir auch passiert. Ich bin Altenpflegerin gelernte und wollte mich auch gerne weiterbilden und bin dann vor 7 Jahren schwer krank geworden. Was hast du bekommen? Ich habe einen systemischen Lupus erythematodes. Was ist das? Das ist eine Autoimmunerkrankung und die gehört zum rheumatischen Formenkreis. Mhm. Und die macht halt diese Krankheit. Das fing damals bei mir an mit Durchblutungsstörungen. Ja. Meine Füße waren nicht mehr richtig durchblutet, sind ganz blau geworden und sind aufgegangen. Sind aufgegangen sogar? Ja. Also die Haut ist aufgeplatzt? Ja, genau. Die Haut ist aufgegangen. Und es hat dann alles ziemlich lange gedauert, bis das auch wieder zugegangen ist. Ich war dann auch im Krankenhaus und bin behandelt worden. Klingt diese Krankheit klingt zumindest selten und kompliziert. Hat man das gleich oder relativ schnell diagnostiziert? Nee, das hat eigentlich 5 Jahre gedauert. Habe ich es mir gedacht, ja. Und es kam halt in den 5 Jahren immer mehr dazu, ne? Mhm. Die kann halt Organe angreifen, Haut habe ich ganz schlimm betroffen gehabt, Muskeln, Sehnen, Gelenke. Also das ist eigentlich, die kann überall Entzündungen im Körper machen. Eine genetisch bedingte Erkrankung? Naja, genetisch, die wissen halt nicht genau, ob das also vererbbar ist oder genetisch bedingt. Ne? Mhm. Also das kann ausgelöst werden durch eine Erkältung zum Beispiel, eine verschleppte, so, oder durch viel Stress. Das kann man nicht so genau sagen. Ne? Aber wenn die Krankheit einen solchen schwerwiegenden Verlauf genommen hat, wie du es gerade geschildert hast, konntest du ja deinen Beruf nicht weiter fortführen. Nee, genau, ich musste dann aufhören. Und das war der Karriereknick. Ja, genau. Das heißt, du hast einen tollen Beruf gelernt und hast es gerne gemacht und musstest dann in jungen Jahren, wie alt warst du denn, als du aufgehört hast? Die Krankheit kam vor 7 Jahren, sagst du? Ja, 23. 23. Ja. Musstest aufhören. Ja. Weil du es körperlich einfach nicht mehr geschafft hast. Genau. Dann habe ich versucht, war ich erst lange krank geschrieben, ich glaube über ein Jahr. Mhm. Und habe damals auch sehr viel Ärger mit der Krankenkasse gehabt, weil die immer meinten, ich könnte arbeiten gehen. Mhm. Und habe dann eine Umschulung gemacht zur Kauffrau im Gesundheitswesen. Ja. Und die musste ich auch nach einem Jahr abbrechen, weil ich immer wieder Krankheitsschübe hatte und so schlecht zurecht war, dass ich gar nicht mehr arbeiten konnte. Ne? Wie ist es denn heute mit 29? Ich bin in Rente. Du bist in Rente schon? Ja. Und wie geht es dir gesundheitlich? Im Moment nicht so gut. Ich komme in einer Woche, muss ich wieder ins Krankenhaus. Ich bekomme 3 neue Gelenke. Du bekommst 3 neue Gelenke? Ja. Mit 29 schon? Ja. Welche Gelenke sind das? Beide Schultern und das Knie. Kann man Schultergelenke auch ganz neu ersetzen? Ja. Ja. Das heißt, diese Erkrankung greift auch die Knochen an? Ja. Ja. Also die vermuten, es kann auch sein, dass es vom Cortison eine Nebenwirkung ist. Die können halt nicht genau sagen, das kann in seltenen Fällen vom Cortison kommen oder auch durch diesen Lupus halt, durch die Erkrankung. Das weiß man nicht genau. Ja. Ne? Ich gehe davon aus, dass du auch eine Schmerzpatientin bist. Dass du ich bekomme Morphium, ja. Schon seit vom Beginn an der Erkrankung? Nee, vom Beginn an nicht. Wir sind mit leichteren Schmerzmitteln angefangen. Mhm. Und dann ist das immer haben die es immer weiter gesteigert. Ja. Ja, bis ich irgendwann dann gar nicht mehr zurechtkam und mich dann so ein Schmerztherapeut halt auf Morphine eingestellt hat. Wenn man in so jungen Jahren neue Gelenke schon bekommt, heißt das, dass man die dann sein Leben lang behalten kann oder müssen die nach, 10 Jahren wieder ausgewechselt werden? Ja, also der Arzt hat gesagt, wenn ich Glück habe, halten die 20 Jahre. Mhm, und wenn ich Pech habe, sind es nach 10, 12 Jahren locker und müssen ausgetauscht werden. Ja. Und die können nur einmal ausgetauscht werden. Ach, die können nur einmal ausgetauscht werden? Ja. Und dann? Was ist dann? Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich hoffe, dass in 20 Jahren die Medizin so weit ist, dass, wenn wirklich der Fall sein sollte, dass die halt nicht mehr halten, die Gelenke, dass da irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Ja. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, auch persönlich noch nie jemanden kennengelernt, der neue Schultergelenke bekommen hat. Ist das ein ebenso aufwendiger chirurgischer Eingriff wie eine neue Hüfte zu bekommen? Ja. Ja. Ja, und ich glaube, ich weiß es aber nicht genau, dass Schulter immer eine ziemlich schwierige Sache ist, so was Heilungsverlauf und alles betrifft. Ne? Und ich bin auch schon operiert worden an der Schulter. Die haben den Knochen letztes Jahr im Juli angebohrt, in der Hoffnung, dass sich da neue Gefäße bilden und dieser Knochen wieder durchblutet wird und quasi neue Knochensubstanz bildet. Aber hat nicht funktioniert. Hat aber nicht funktioniert. Ne? Das heißt, neben den Schmerzen in den Gelenken, die du hast, welche Schmerzen hast du wo im Moment noch? Also ja, ich habe häufig starke Rückenschmerzen und Nackenschmerzen. Jetzt auch dadurch bedingt, dass halt die Schultern nicht so funktionieren und ich eingeschränkt bin. Tut mir halt auch der ganze Nacken weh und dann halt am ganzen Körper halt Verspannungen. Ne? Ja. Und was ist mit den offenen Beinen? Ist das? Das ist mittlerweile Gott sei Dank passé. Also das war am Anfang dieser Erkrankung. So fing das an dann ist halt immer mehr dazugekommen. Ich habe zum Beispiel auch noch einen Diabetes dazu bekommen. Auch als Folge dieser Cortison, genau. Ja. Als Folgediagnose. Aber nur wenn ich halt erhöht Cortison nehme, muss ich auch Insulin spritzen. Mann, Stefanie, das heißt, da war auch eine ganz junge, gesunde Frau, die, um auf unser Thema von gestern zurückzukommen, ihren Traumberuf gewählt hat und wird ja mit 23 voll rausgekickt aus der ganzen Geschichte und du bist jetzt mit 29 schon Rentnerin. Ja. Und eine schwerkranke Frau, die Schmerzen hat, operiert werden muss und der es einfach nicht gut geht. Wie gehst du denn persönlich jetzt mit diesem, deinem Schicksal um? Also ich muss sagen, am Anfang war es ziemlich schwer. Ich war immer sehr, habe sehr viel gemacht, bin jedes Wochenende auf Partys gegangen und hatte viele Freunde und Bekannte. Und ja, auf einmal ging gar nichts mehr. Ne? Und dann habe ich sehr viel zugenommen. Ich war immer sehr schlank und habe dann ziemlich viel zugenommen durch das Cortison in ziemlich kurzer Zeit. Und der Körper verändert sich auch, man schwemmt auf. Ne? Ja. Das heißt, man hat auch Probleme, so sich zu akzeptieren, wie man dann ist. Genau. Ja, und das war am Anfang sehr schwer. Mittlerweile komme ich damit besser zurecht. Ja. Natürlich hat sich der Freundeskreis extrem verringert. Wollte ich gerade fragen. Das ist ja oftmals so, dass die Leute am Anfang noch immer, da kommen sie und besuchen und rufen an und irgendwann wird es immer weniger. Ne? Ja, aber wenn man immer sagt, nein, ich kann nicht. Genau. Ne? Wie viel sind übrig geblieben von früher? Also von früher, wenn ich ganz ehrlich bin, ist eine einzige übergeblieben. Und es sind zwar jetzt mittlerweile die letzten Jahre 2, 3 noch dazugekommen, aber das war's dann auch. Ja, ne? Lebst du alleine? Ja. Ja. Was ist ich war damals in einer Beziehung, als ich krank geworden bin. Aber ja, das ist dann nicht mehr so gut gelaufen. Hattest du denn seit dieser Trennung dann von der Beziehung damals nochmal eine neue Beziehung oder? Ja, aber das, also nichts auf Dauer, ne? Ja. Und ja, klar, man wünscht mir natürlich auch eine Beziehung, aber irgendwie im Moment bei dem ganzen Stress und allem bin ich, glaube ich, besser dran, wenn ich alleine bin. Ja. So muss ich mir auch nicht die Probleme dann noch von anderen. Wenn man so jung, so schwer erkrankt, dann muss man ja komplett umdenken. Normalerweise so mit Anfang, Mitte 20 hat man 1000 Pläne und Träume, wohin es gehen soll, was man erreichen will oder was weiß ich. Jetzt ist alles bei dir anders. Wie denkst du jetzt deine Zukunft? Ja, wie denke ich über meine Zukunft? Eigentlich denke ich immer nur an den nächsten Tag. Weil immer, wenn ich was plane, ich habe zum Beispiel in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, da habe ich mich dann ja quasi zu überreden lassen, damit ich nicht den ganzen Tag zu Hause sitze. Und das war echt ganz schwer für mich, weil die waren alle psychisch krank oder halt geistig behindert. Ja. Und ich habe halt dazwischen gesessen, ich sag mal in Anführungsstrichen als ganz normale. Ja, und dann bin ich wieder krank geworden, musste das abbrechen. Und ja, ich kann irgendwie nicht langfristig planen. Ne? Diese Erkrankung, so habe ich es gerade verstanden, kann man in dem Sinne therapeutisch nicht beikommen. Sondern man kann nur irgendwie, knallharte Medikamente halt. Ja. Also man gibt halt oft immunsuppressierende Medikamente. Also das heißt, Das Immunsystem wird komplett runtergefahren. Ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt Zytostatika bekomme ich. Methotrexat, das ist Zytostatika ist ein Chemomedikament. Ja. Was dann niedriger dosiert ist und das nimmt man dann einmal die Woche. Aber das kann alles nur dazu führen, nicht zur Heilung der Erkrankung, sondern zur Dämpfung der, der ganzen äußeren Merkmale und Signale der Erkrankung. Mhm. Ja. Also zum Heilen für die Erkrankung gibt es da nichts. Gibt es nichts. Wir wollen es nicht hoffen, beileibe nicht, aber sicher hast du dir die Gedanken auch gemacht und hast Ärzte danach gefragt. Wie könnte es denn schlimmstenfalls verlaufen? Ja, schlimmstenfalls kann es verlaufen, dass ich halt daran sterbe, ne? Mhm. Dass die Nieren versagen oder das Herz nicht mehr mitmacht. Mhm. Mhm. Ja, weil es greift ja alles an oder kann alles angreifen. Ja. Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland diese Erkrankung haben? Ich weiß es nicht ganz genau. Also ich weiß nicht, vielleicht von 100.000 10 Stück oder so. Ah ja. Mhm. Also es gibt, ich kann es nicht genau sagen, es gibt schon ein paar. Ne? Hast du dich immer so im Internet schlau gemacht, dass du vielleicht mit ebenfalls Betroffenen dich mal in Kontakt setzt und mal Informationen austauscht? Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich die Seite nennen darf, aber es gibt eine ganz tolle Seite im Internet, die die darfst du nennen. Ja, ja, www.rheuma-online.de. Ah ja. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Seite, wo halt alle oder viele, die egal welche Rheuma-Erkrankung man hat, kann man sich da austauschen. Auch Angehörige können sich da austauschen. Ah, verstehe. Das ist also für dich auch eine gute Anlaufstelle, um da mal vielleicht Leute kennenzulernen oder Infos zu kriegen und so weiter. Ja, und die wird auch vom Arzt, das glaube ich auch ein Arzt, der das immer leitet oder der diese Seite da macht. Mhm. Und das ist eigentlich ganz toll. Ja. Ne? Wann, sagst du, ist die Operation in den nächsten Wochen? Jetzt am 15. Am 15. März schon? Ja. Ja, das entsteht. Das ist die erste OP. Ah ja, die werden nacheinander gemacht. Also erst eine Schulter, dann die andere Schulter und dann das Knie. Genau. Ja. Also drei große Operationen stehen vor dir. Ja, und das Schlimme ist, also mein linkes oder mein anderes Knie fängt jetzt auch an. Und ich traue mich gar nicht zum Arzt zu gehen und zu sagen, Verstehe. Dass ich mal in die Röhre stecken soll, weil die Schmerzen sind die gleichen. Dann heißt es, ich brauche ein viertes Gelenk. Mhm. Da habe ich echt Angst vor. Das glaube ich. Aber Stefanie, dann wünsche ich dir jetzt erstmal für die nächsten Schritte, das heißt für die ersten anstehenden Operationen, wirklich viel Glück, alles Glück der Welt. Und dass diese Gelenke sehr, sehr, sehr lange halten und vor allen Dingen, dass die Krankheit nicht fortschreitet, sondern zumindest auf so einem Level bleibt und du einigermaßen so über die Runden kommst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Schön, dass du angerufen hast und wie gesagt, alles Gute und ich drücke dir die Daumen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Stefanie. Auf Wiederhören, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 unsere Telefonnummer, falls ihr uns erreichen wollt hier oder mailt uns domian@wdr.de. Asmira ist hier. 32, guten Morgen. Ja, hi. Hallo Asmira. Hallo. Spreche ich das richtig aus, ja, ne? Ja, hast du sehr gut ausgesprochen. Asmira, was geht's bei dir? Ja, also ich bin 2006 haben sie bei mir MS diagnostiziert. Mhm. Und ich war auch Krankenschwester, 12 Jahre lang insgesamt. Ja. Und das war jetzt ähnlich wie bei meiner Vorgängerin natürlich auch ein absoluter Schock. Das glaube ich, das glaube ich. Wurden schon einem die Füße unterm Boden weggerissen. Konntest du denn noch eine Weile in deinem Job arbeiten oder arbeitest du im Moment noch als Krankenschwester? Ja, ich konnte noch ein Jahr arbeiten und habe ich auch gemacht, aber ungefähr Ende 2007, 2008 ging dann fast gar nichts mehr. Ein Schub jagte den nächsten. Mhm. Das ist ja auch eine Erkrankung, auch eine Autoimmunerkrankung, die schubweise kommt. Manchmal haben die Leute eine lange Zeit Ruhe, in Anführungszeichen Ruhe, und dann kann es aber auch dann geballt immer wieder auftreten. Genau, also Medikamente haben mich angeschlagen, hier die Interferone haben mich angeschlagen, sind wir rübergegangen auf Tysabri. Was haben denn die Schübe bei dir bewirkt, Asmira? Ja, starke Gleichgewichtsstörungen, Taubheitsgefühle im linken Arm und dem linken Bein, bis hin nicht mehr gehen können. Mhm. Ich bin auf Krücken gegangen, Rollator gegangen, konnte mich teilweise nicht selber duschen und war echt auf Hilfe angewiesen. Du sagst das jetzt so in der Vergangenheit. Geht es dir denn ein bisschen besser wieder inzwischen? Ja, mir geht es eigentlich jetzt heute sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja, das ist ja eine gute Nachricht. Ja, ist sehr erfreulich. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich bin jetzt in der 8. Woche schwanger, habe letztes Jahr aufgrund der MS und aufgrund der bisherigen Schub oder dem Schubverlauf kriege ich auch Chemo. Mhm. Die habe ich jetzt letztes Jahr das erste Mal bekommen. Mhm. Ich bin in so einer Studie reingekommen in einer Universität in Bochum. Mhm. Und die hat sehr gut angeschlagen. Also seit letztes Jahr März habe ich absolute Ruhe. Super, super. Ne? Also da gibt es echt supi und auch keine Taubheitsgefühle, nicht mal so stark ausgeprägt. Und ist es unbedenklich, mit deiner Erkrankung schwanger zu werden? Also mit der MS-Erkrankung ja. Ja. Man kann auf jeden Fall als eine Frau, die jetzt MS hat, Kinder kriegen. Und das wird auch nicht vererbt, die Erkrankung? Zu 3%, sagt man. Ja. Ansonsten spricht man von einer viralen, also von einer Viruserkrankung. Ja. Und ist das jetzt eine Wunschschwangerschaft? Nein. Nein? Nein. Achso. Ja, erzähl. Ja, also ich habe vor 3 Monaten einen Mann kennengelernt. Und ist alles super gewesen. Haben auch einen ganz tollen Urlaub im Januar in Wien verbracht. Und lief auch alles ganz gut. Ja, und jetzt im Februar, Anfang Februar habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Und da habe ich natürlich erstmal Panik gekriegt, weil ich ja letztes Jahr diese Chemo bekommen habe. Nicht, dass mein Kind dann irgendwie behindert ist und dann ich noch mit MS und dann, alles stürzte dann nochmal auf mich ein so. Ängste, Gedanken etc. Habe ihn auch natürlich direkt informiert. Und er war dann auch erstmal ganz ruhig und locker und ist mit mir zum Frauenarzt gegangen, also ganz vernünftig auch noch. Ja. Und da war ich auch ganz froh drum. Wir haben auch einige Gespräche geführt und ja, was denkst du und hin und her. Und da kristallisierte sich schon heraus, dass er eigentlich keine Kinder mehr haben möchte. Und wie alt ist er denn? Er ist 40. Und hat schon Kinder? Er hat 2 Kinder. aus seiner ersten Beziehung, aus der Ehe. Die sind aber jetzt auch schon 8 Jahre oder so geschieden. Heißt das, dass er jetzt heute ganz klar sagt, ich will das Kind, ich will nicht aber das... Sowas von klar, so klarer geht's gar nicht mehr. Aber du bist mit diesem Mann noch zusammen? Nein. Nein. Also in meinen Augen bin ich nicht mehr mit ihm zusammen. Das habe ich ihm dann auch so jetzt letzte Woche mitgeteilt. Ja. Weil er sich... Weil er dich unter Druck setzt? Weil er mich unter Druck setzt. Also ich habe dann erstmal die ganzen Untersuchungen in Bochum abgewartet. Die möchten mich natürlich jetzt auch mit begleiten. Also von Seiten jetzt der dich behandelnden Ärzte, die Ärzte haben keine Bedenken. Richtig, das haben sie mir letzte Woche mitgeteilt. So, und haben du? Mir gesagt, ne, die Chemo ist jetzt 1 Jahr her, das ist so gut wie aus dem Körper raus. Okay, die Blutwerte sind okay, das Kind kann gekriegt werden. Sehr gut. Und du möchtest das Kind haben? Du möchtest? Richtig. Also du möchtest einen Schwangerschaftsabbruch, kommt für dich nicht kommt in Frage? Kommt für mich nicht in Frage, da ich jetzt die Sicherheit habe, dass ich ein Kind bekommen kann. So, und dass es nicht unbedingt behindert werden muss, jetzt wie bei anderen Frauen auch. Klar besteht ein Restrisiko, aber... Ja, ne? Und er sagt ganz klar, nein, lass es abtreiben, ich will es nicht. Richtig, ich habe ihm das dann letzte Woche Donnerstag mitgeteilt, als ich aus Bochum nach Hause gefahren bin. Und habe gesagt, also, ja, wie lief es denn in Bochum? Ich habe gesagt, ja, hör mal, eigentlich gut. Ich denke, ich werde das Kind behalten. Ja, und seitdem geht der Terror losgegangen. Was heißt Terror? Also, ja, erstens hat er das Gespräch mehr oder weniger beendet. Dann wollte er mich an dem Abend nicht mehr sehen. Hat sich dann auch gar nicht mehr gemeldet bis zum nächsten Tag. Und das dann nur per SMS. Und was schreibt er in den SMS? Ja, dass er absolut nicht das Kind haben möchte, dass er auch mich nicht unterstützen wird und dass ich das abtreiben soll. Den Zellhaufen. Den Zellhaufen? Den Zellhaufen soll ich abtreiben. Droht er dir irgendetwas an, wenn du es nicht machst? Ja, also der will mich nicht finanziell unterstützen. Er würde nach Indien auswandern. Ich muss dazu sagen, die Eltern haben damals eine Entwicklungshilfe in Indien geleistet. Er ist in Indien geboren und er hat die ersten 3 Lebensjahre da verbracht. Aber er droht ja nicht eine Gewalt an. Nein. Das nicht. Nein, das ist ein ganz, eigentlich ist es... Aber, eine Einschränkung, aber es ist wirklich ein zivilisierter Mann, ja. Würde man denken. Aber er droht ja im Prinzip an, zu sagen, ich lasse dich komplett alleine damit und will damit nichts zu tun haben. Auch richtig. Und auch jetzt das Finanzielle will er nicht übernehmen und dann kommen so SMS wie, treib ab und such dir einen Vater, der auch ein Kind möchte oder geh zur Samenbank. Oh, das wird ja immer böser. Und ja, also richtig böshaftige Nachrichten. Und das habe ich mir jetzt eine Woche lang gegeben. Aber das heißt ja für ihn letztendlich auch, dass die Beziehung kaputt ist. Er sieht das ja nicht so. Ja gut, aber wenn er etwas Respekt und Achtung vor dir hätte, schreibt er ja sowas nicht. Ja. Das muss ihm ja klar sein. Annehmen. ne? Würde man anmelden. Es muss ihm ja klar sein, du bist eine erwachsene Frau. Du hast dich für das Kind entschieden. Und wenn man dann so ankommt, dass man nun alles kaputt macht, was vielleicht noch da ist an Gefühlen. Ja, ich hatte dann meine Freundin gebeten, die er auch kennengelernt hat jetzt in der Zeit, ihn mal bitte anzurufen, ihn mal darauf hinzuweisen, mich nicht weiter zu stressen. Weil allein nicht nur wegen der Schwangerschaft, auch wegen der MS, ist Stress für mich nicht so gut. Klar, ja, ich weiß. Und ich merke das auch direkt. Also direkt dann wieder ein Kribbeln im Arm. Und wäre das denn für dich eine Lösung, wenn er sagt, okay, ich verschwinde aus deinem Leben und du wirst nie wieder was von mir hören? Ja, super. Super. Das kommt finanziell für uns auf, also für das Kind. Also das Finanzielle möchtest du auf jeden Fall schon, dass er dafür gerade steht dann. Ne? Mit mir kann man auch reden, Domian. Ich bin nicht jemand, der jetzt sagt, ich verstehe auch, dass er in Panik ist. Ich habe da völliges Verständnis für. Ich habe da kein Verständnis für. Der Kerl ist 40 Jahre alt. Ja. Der Kerl, ich sag's mal. Man kann aber in Panik geraten. Ja, also, aber der Kerl, ich sag's mal vulgär jetzt, der vögelt mit dir ohne Kondome. Der weiß, wie man Kinder zeugt und macht jetzt den großen Terz und spielt sich auf wie ein Pubertierender. Ja, habe ich kein Verständnis für. Da muss man auch die Verantwortung tragen. Zumal das ist ein studierter Mathematiker, umso der ist von der Versicherung angestellt. Der hat das einen Stundenlohn von 85 Euro. Und dann war die letzte SMS, die ich von ihm gekriegt habe, dein Kind wird mich 110.000 Euro kosten bis zu seinem 18. Lebensjahr. Das heißt, er kann sich das gut leisten. Also finanziell hat er es ja in keinerlei Schwierigkeiten und stellt sich dann so an. Ist ein mieser Charakter, finde ich. Tut mir leid, wenn ich das so jetzt so über deinen ehemaligen Freund sage, finde ich. Ich finde das in mich empört sowas. Zumal empörter war ich noch. Ich habe eine Freundin gebeten, sie soll ihn anrufen, damit das unterbrochen wird hier mit dieser Simserei. Mhm. Und sie hat auch ein längeres Gespräch mit ihm geführt und er meinte dann so, ja, aber mein Schatz, der versteht das ja. Und ich da sagte sie so, ja, denkst du denn, ihr seid noch zusammen? Und er so, ja. Und sie so, hör mal, das ist aber nicht mehr so. Aber was denkst du dir eigentlich? Mhm. Und er dann so, ja, aber ich wollte Schluss machen. Also so, der rafft gar nichts mehr irgendwie. Nee, er blendet die Wirklichkeit weg. Er lebt in einer anderen Realität im Moment irgendwie. Und lässt dich dabei außen vor. Also irgendwas Komisches ist da. Eine Schräglage. Ja, und ich bin ja auch schon berennt. Seit 2008. Genau, also du bist ja nicht mehr in deinem Beruf und du bist berentet, sagst du jetzt. Berentet. Die ist jetzt auch nicht die Welt, 1.100 Euro. Wir kommen auf mich, ich ziehe jetzt gerade um. Wie planst du jetzt, dich weiter zu verhalten? Ja, also ich bleibe definitiv bei meiner Entscheidung. Mhm. Ich bringe dieses Leben nicht um. Da kann er sich auf den Kopf stellen, von mir aus. Er kann mir auch noch 50 Mal drohen. Ich war auch schon bei Pro Familia, habe mich auch mit einem Anwalt, der einmal in der Woche Pro Familie aufsucht. Wollte ich ja gerade empfehlen, dass du dir da einfach... Ja, und habe mich da erkundigt, ob der das überhaupt alles so machen kann, ob das rechtens überhaupt ist. Und der Anwalt hat Angst, der hat eigentlich gar keine Chance, außer der verlässt das Land und haut wirklich nach Indien ab, dann ist das sehr schwierig, den da irgendwo aufzufinden. Hältst du das für möglich, dass er das macht, oder war das nur eine Drohung gegen dich? Also ich denke, der fährt jetzt all seine Waffen aus. Ich denke nicht, dass er auch die beiden Kinder hier einfach so verlassen kann, zumal er sich das sorgerecht mit der Ex-Frau teilt. Die sind eine Woche bei der Mutter und eine Woche bei ihm. Ach so, gut, damit er nicht so schnell abhauen. Nee. Ja, und das hat mich eigentlich auch bei ihm so fasziniert. Ein 40-jähriger Mann, der beide Kinder eine Woche lang hat und nicht immer so ein Papa, der abends nach Hause kommt, einem über den Kopf streichelt. Umso komischer seine Reaktion, wenn er sich seinen Kindern gegenüber offensichtlich korrekt und herzlich verhält, dass er dann bei dir so einen Aufstand macht. Man kann es nicht verstehen. Ja, und also, ich weiß irgendwie jetzt gar nicht, keine Ahnung, jetzt stehe ich hier völlig allein. Ja, aber ich finde, ich möchte dich wirklich nur unterstützen in deiner Haltung. Ich finde die Haltung absolut in Ordnung. Zieh es weiter so durch. Du warst schon mal Pro Familia. Ich würde aber trotzdem gern, dass du mal noch mit meinem Psychologen ein paar Worte sprichst. Vielleicht haben wir für dich noch einen Tipp, wo du gute Informationen herkriegen kannst und ein bisschen Hilfestellung und Unterstützung. Aber du musst es durchziehen. Asmira. Ja, das werde ich auch durchziehen. Die Frau mit dem schönen Namen. Dankeschön. Schmeichel. Ja. Also, ich hoffe, dass die Schwangerschaft gut verläuft. Oh ja, hoffe ich vielleicht, auch. Vielleicht ist sogar diese Schwangerschaft, man weiß es ja nicht. MS ist ja auch eine sehr, sehr schwierig zu verstehende Krankheit. Mit vielen psychologischen und seelischen Einflüssen. Vielleicht ist die Schwangerschaft gar nicht so schlecht für dich. Vielleicht ist das sogar... Eine Chance auch. Eine Chance vielleicht, ja, man weiß es nicht. Ja. Und jetzt das Leben umzubringen, also damit könnte ich nicht leben. Ja. So, meine Liebe, Wir rufen dich jetzt wieder an, du legst auf, Peter ruft dich an. Zieh deine Sache so durch, das finde ich gut. Und alles Glück der Welt wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Ciao. Ciao. Und um 1.25 Uhr geht es weiter mit Anita. Anita ist 61. Guten Morgen, Anita. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Um ein riesiges Problem, dass mein Sohn im Krankenhaus liegt seit 8 Wochen. Die Sache sich immer weiter verschlimmert. Seit 8 Wochen? Seit 8 Wochen, ja. Was hat er denn? Nach der Scheidung hat er angefangen mit Alkohol. Wie alt ist er? 40. 40, mhm. Und dann hat er Blut gebrochen, ist dann auch gefahren wegen der Kreislauf und so. Und dann lag er von 4 bis 8 in der Wohnung. Dann habe ich das durch einen Bekannten gehört. Bin dann hoch, hat ein Schienbein gebrochen gehabt. Also er ist zusammengebrochen in der Wohnung und lag da lange. Mhm. Ja. Mhm. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen, auf die Intensiv. Mhm. Und von da an ging es eigentlich bergab. Das heißt, es kam immer mehr dazu an Krankheiten, an Leber, Niere versagte und... Wie lange hatte er denn vor diesem Zusammenbruch schon getrunken? Wie viele Jahre? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Und richtig viel? Nein. Nein. Aber du wirst schon sagen, dass er ein Alkoholproblem gehabt. Ja. Hat er während dieser Zeit noch gearbeitet? Nein. Nein. Weil er keine Arbeit hat oder weil er es nicht konnte wegen der... Nein, weil er hatte mal vor 10, 15 Jahren hatte er einen Arbeitsunfall, hat von der Hüfte bis zum Knie eine Schiene drin, mhm, mit Schrauben. Mhm. Und da ist das schwer, eine Arbeit zu kriegen, weil die Leber gesunde, ne? Ja, verstehe. So, jetzt ist er seit 8 Wochen im Krankenhaus. Es fing so an, wie du es gerade geschildert hast. Und seit er im Krankenhaus geht es immer schlechter. Ja, kommt immer mehr dazu und ist mehr auf der Intensiv als auf der normalen. Mhm. Zurzeit liegt er zwar auf der normalen, aber durch das viele Liegen ist er überall wund und dann haben sich da Bazillen drin gebildet. Mhm. Und der Arzt hat mir da wortwörtlich gesagt, also falls er überlebt, dann wird er ein Pflegefall bleiben. Aber was ist denn die Diagnose? Was hat er denn? Leber-Nieren-Versagen. Und auf was ist das zurückzuführen? Auf den Alkohol? Oh, angeblich auf den Alkohol, ja. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie... Also Leber- und Nierenversagen, ja, und das... Eigentlich schon, aber dann müsste er jeden Tag, was weiß ich, Pulle Schnaps, Kastenbier oder so getrunken haben, dann würde das vielleicht mal hinkommen, aber... Genau, kann ich mir eigentlich auch nicht so vorstellen. Also nee, muss dieses Versagen doch eine körperliche Ursache haben. Ja, aber die haben nur Alkohol und dann ist das für die schon gegessen, ne? Finde ich, klingt ein bisschen komisch. Weil ja, es ist so. Wie ist er denn? Er ist ansprechbar im Moment? Ja. Ja, und wie äußert er sich selbst zu seiner Situation? Er versucht, mir Mut zu machen, anstatt umgekehrt. Und er ist jetzt in der Zeit schon wundgelegen? Ja, hat Wasser im Bauch, hat Wasser in den Beinen mittlerweile. Das muss abgezogen werden im Bauch. Ja. Also das Wundliegen ist natürlich ein Problem, wenn Menschen schwer krank sehr lange liegen oder in Pflegeheimen auch. Und das kann man natürlich durch gute Pflege, kann man das verhindern. Meistens. Das ist auf der Intensivstation passiert, dass sie wohl dann zu spät gemerkt haben, dass die Hacke und so einiges andere schon offen war. Und dadurch muss ich jetzt immer diese grünen Sachen anziehen, weil da halt diese Bazillen drin sind. Und jetzt, wo er auf der Station, wo er jetzt liegt, da wird er super behandelt. Die haben Wasser abgezogen und die haben auch alles Mögliche gemacht, ne? Genau, das wollte ich nämlich fragen. Hast du überhaupt das Gefühl, dass er in richtig guten medizinischen Händen ist? Jetzt. Vorher nicht so richtig? Nein. Hast du denn den Eindruck auch, dass die Ärzte, wo er jetzt behandelt wird, dass die dir das richtig ausführlich erklären, was da los ist? Im Prinzip nicht, nein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du hast das Recht dazu und ich finde, dann solltest du mal einen Termin machen mit einem entsprechenden behandelnden Arzt, dass der dir das mal erklärt, was da los ist. Das habe ich versucht und wird einfach so lapidar, ja, Alkohol und ja, jetzt ist die Leber kaputt, die Nieren kaputt und Wasser in den Beinen, das wird nicht mehr weggehen und er wird ein Pflegefall bleiben, falls er überlebt. Finde ich ein absolut hartes Urteil, wenn man nicht weiß, wenn man keine Details weiß, zu sagen, naja, wenn es gut geht, wird er ein Pflegefall bleiben. Hast du niemanden, der da mit dir zusammen da mal hingehen kann? Oder gibt es keinen Hausarzt, der sich da mal erkundigen kann für dich? Ja, schon. Ich habe einen guten Hausarzt, aber der mischt sich nicht gerne da rein, wenn irgendwie so, ja so. Naja. Einer kriegt, der andere kein Auge aus. Nee, so schön, ne? Das ist schon klar. Das ist mir schon klar. Aber dass der zumindest einfach sich mal erkundigt. Und dem werden sie es ja richtig erklären, was los ist, was die Diagnose ist, warum es so ist, wie es ist. Und der kann dir das ja erklären. Das ist ja schon mal sehr wichtig, dass du weißt, um was es sich handelt, alles. Ja, das Schlimme ist, dass ich das Gefühl habe, dass er am Anfang nicht richtig behandelt worden ist. Denn er hatte kein Wasser im Bauch oder in den Beinen oder sonst irgendwas. Und dann kam das alles der Reihe nach. Er hatte auch keine gelbe Haut. Wie ist denn seine seelische Verfassung? Bescheiden. Offensichtlich. Ich habe ihm das versucht zu erklären, dass ich ihn zu mir nehme, auch wenn ich selber krank bin und dass er nicht woanders hinkommt und sagt einfach nur mal, ja, mach mal. Es macht mich immer so sehr wütend, wenn ich das so höre, dass man die Leute so abspeist, dass die Ärzte sich nicht die Mühe machen, jetzt in deinem Fall der Mutter so einen Vorgang richtig zu erklären. Und dass man dahinterher hecheln muss, um irgendwie mal ein paar Auskünfte zu kriegen. Das macht mich im Prinzip bloß auf dem Flur so mal. Ja, das macht mich total wütend. Also ich finde, man muss da ganz penetrant sein. Die verdienen Bitte? Hab ich probiert und dann hat mich der Arzt rausgeschmissen und hat gesagt, das Gespräch wäre für ihn beendet. Der hat dich rausgeschmissen sogar? Ja, nicht der, also wo er vorher gelegen hat auf der Station. Weil ich da ein bisschen penetrant nachgefragt habe und habe ich gesagt, passen Sie auf, mein Sohn ist alles für mich. Ich sage, wir sind die Letzten aus der Familie und ich würde für meinen Sohn alles tun. Hm. Ja, wir sehen doch, wie es ist. Und er ist schwer krank und für mich ist das Gespräch beendet. Ich wäre so aggressiv geworden. Ich wollte einfach nur wissen, was los ist, warum der jetzt plötzlich Wasser im Bauch hat, warum die Leber plötzlich versagt, genau. Die Nieren versagen genau. Und ob das vielleicht an den Medikamenten liegt. Der kriegt nämlich so starke Medikamente da unten, also hat er gekriegt. Die hätte ein Junkie gerne für die nächsten 2 Jahre genommen. Ne? Sag mal, Anita, war dein Sohn vor dieser Sache mit dem Alkohol, war ein gesunder Mann eigentlich? Ja. Ja. Der hat im Abbruch gearbeitet. Da muss man schon kräftig sein und gut dabei. Ja. Ja. Pass auf, also ich finde, du fühlst dich da richtig alleingelassen, ne? Ich fühle mich im Moment total, ja, down. Weil ich einfach nicht weiß, wie ich handeln soll. Ich müsste dann auch eine neue Wohnung suchen, für ihn ein Zimmer einrichten und das Bett müsste irgendwo hin. Ich einerseits müsste das alles erledigen und andererseits, weißt du, muss ich auch bei meinem Sohn sein. Stell dir mal vor, ich gehe einen Tag nicht hin und es passiert was. Ja, ja. Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Gibt es noch andere Kinder? Nein. Das ist der einzige Sohn, das einzige Kind. Ja. Du lebst alleine. Du bist nicht richtig aufgeklärt von den Ärzten. Du hast Angst vor der ganzen Organisation, mit wie man das dann machen sollte bei dir in der Wohnung und wie alles bewerkstelligt werden soll. Ja. Verstehe ich. So, wir werden uns schlau machen. Es gibt für solche Fälle auch Unterstützung von behördlicher Seite oder von anderer Seite. Wir überlegen das mal, was wir dir da empfehlen können. Das ist das eine, dass du einfach mal so organisatorische Hilfe bekommst. Das andere ist, finde ich, wenn du sagst, du hast einen guten Hausarzt, ich möchte das nochmal aufgreifen von gerade, sag ihm, dass du das alles nicht verstanden hast und bitte ihn ganz einfach, dass er da mal anruft und sich das erklären lässt. Der soll ja keine Kritik üben, der soll einfach nur mal erstmal nur verstehen, was da los ist. Damit ja, weißt du, Domian, das ist so, die werden niemals zugeben, dass sie ihm zu starke Medikamente gegeben haben und dass die auf der Leber geschlagen haben. Das Endergebnis habe ich jetzt im Prinzip, ja, und ich weiß, wenn jemand nicht mehr arbeitet, das weiß jeder, dann ist Ende, ja. Also du hast die Vermutung, das ist eine ganz klare Vermutung, dass er da falsch behandelt worden ist. Ja. Darüber hast du mit deinem Hausarzt aber noch nicht gesprochen. Nein, da habe ich morgen früh einen Termin. Ich würde es einfach mal ansprechen. Natürlich wird er da nicht anrufen und da mit einem großen Alarm schlagen, aber ich würde es mal mit ihm besprechen. Darüber hinaus kriegst du gleich von uns auch noch eine Beratung, was du jetzt in diesem Fall, wohin du dich wenden kannst. Ich finde einfach, dass du Hilfe brauchst von außen, von einigen fachkundigen Menschen. Damit fühle ich mich ziemlich alleingelassen. Damit du nicht so allein dastehst. Und das kann ich gut verstehen, dass man da Panik kriegt und nicht weiß, was man machen soll. Zumal du auch sagst, ich muss jeden Tag ins Krankenhaus und bei ihm sein. Natürlich. Ja. Weil es sein kann, dass er dass er nachts einschläft und morgens nicht mehr wach wird oder so. Deswegen, wenn die Leber versagt, dann möchte ich wenigstens jede Minute da mit ihm zusammen sein. Er ist ja mein Einziger. Gut. Wenn der nicht mehr da ist, wofür lebe ich dann noch? Ja. Also morgen schüttest du erstmal deinem Hausarzt dein Herz aus. Ja. So, und wir rufen dich jetzt zurück und versorgen dich mit allen für dich wichtigen Informationen und Anlaufstellen, okay? Ist sehr lieb, schönen Dank. Sehr gerne, Anita. Alles Gute und vor allen Dingen gute Besserung für deinen Sohn. Ja, danke und viel. Ich bin froh, dass es eine Sendung gibt. Dankeschön, sehr nett, dass du das sagst. Ich danke dir, Anita. Okay. Tschüss. 0800 220 5050. Dennis oder Denise? Dennis. 25. Hallo Domian. Dennis, hallo. Erstmal möchte ich dir ganz herzlich zu deiner Sendung gratulieren. Das ist wirklich super. Danke. Ich gucke dich schon seit ungefähr 9 Jahren. Seit 9 Jahren schon? Ja. Wow. Ja, ist wirklich super, super. Fast jede Nacht, wenn ich Zeit habe und ja. Ja. Ja, ich freue mich, dass du da bist jetzt. Ja. Dass wir uns zumindest akustisch kennenlernen. Ja, ja, also ich kenne dich schon vom Fernsehen, ziemlich lange und schön, dass wir miteinander sprechen können, ist ganz ja. toll. Was ist denn der Grund deines Anrufes? Ja, und zwar bin ich Rollstuhlfahrer aufgrund einer angeborenen, vererbten Gelenkserkrankung. Ich bin jetzt noch tief gewachsen, ich kann kaum laufen, also nur ganz minimal in der Wohnung und ist auch nur sehr schwierig und ich wiege 140 Kilo bei ungefähr 1,75 bis 1,80. Und leide sehr unter meinem Gewicht. 140 Kilo ist natürlich eine ganze Menge. Ja, allerdings. Wie kommt denn das, dass du so füllig bist? Ja, ich kann einerseits keinen Sport machen, andererseits bin ich auch mein Leben lang Single, sage ich mal. Ich hatte noch nie eine Freundin, nichts, niente. Und ich bin teilweise sehr depressiv und da ist so das Essen. Ja, fresse den teilweise ist nur so in mich rein, dass. Verstehe. Da ist das Essen dann so die einzige Lust und Freude, die man so hat. Ja. Und dann wird man halt dick. Du lebst alleine. Ich lebe alleine, beziehungsweise zu Hause bei meinen Eltern. Momentan mache ich eine Umschulung zum Mediengestalter und ja. Ach so, du machst eine Umschulung und hattest vorher auch schon, also einen Schulabschluss hast du auf jeden Fall? Einen Schulabschluss habe ich, ja. Ich habe ein Abi. Das Abi sogar? Ja. Super. Und hast du auch schon was gelernt? Ich hatte ein paar Semester studiert, habe das Studium dann aber abgebrochen, weil es da halt auch Probleme gab mit meiner Behinderung bezüglich Gebäude, weil es waren teilweise nicht behindertgerecht und. Was hast denn du angefangen zu studieren? Psychologie? Ah ja. Ja. Schade, dass du es abgebrochen hast. Ja, aber ich hatte auch nicht mehr die Motivation dazu, das kommt auch noch dazu. Denn ich wundere mich so ein bisschen, weil eigentlich so die meisten großen Universitäten, die sind schon behindertengerecht eingerichtet. Ja, aber teilweise gerade in dem Bereich bei mir hier, da ist es halt so, dass man teilweise auch in Außengebäude muss. Das sind dann alte Villen oder Einfamilienhäuser, so. Die sind halt aufgekauft worden von der Uni und ja. Aber es ist auch das Interesse, das geschwunden ist durch die ganze Bachelor-Umstellung und so. Ja, okay. Auf jeden Fall hast du jetzt einen neuen Plan und machst eine Umschulung. Genau. Das macht mir auch alles Spaß soweit. Hast du Freunde? Ich habe, sage ich mal, einen Freund. Aber mit dem habe ich kann nicht über alles sprechen. Über was kannst du denn mit dem nicht reden? Auf keinen Fall reden. Ich könnte zwar mit ihm, über mein Problem mit meinem Übergewicht und dass ich keine Freunde habe, sprechen. Aber das sind eher so oberflächliche Gespräche, sage ich mal. Ich verstehe. Also, wenn ich das jetzt höre, kann man sagen, das Hauptproblem ist das Übergewicht und dass du so einsam bist und noch keine Freundin hattest. Genau. Und weil du eben auch so übergewichtig bist, traust du dich wahrscheinlich wenig raus und denkst, ich habe keine Chancen, wenn ich mich irgendwie auf den freien Markt begebe. Genau. Ich bin auch sehr schüchtern, zurückhaltend und ja. Ja, also muss man das Problem von allen Seiten angehen eigentlich, ne? Ja, das heißt, und vor allem mit meinem Übergewicht auch. Ich habe auch teilweise körperlich Beschwerden, teilweise bei kleinsten Bewegungen. Wenn ich mich jetzt, sage ich mal, nur mal von den Rolli schwinge, dann merke ich teilweise schon irgendwie manchmal so ein kleines Stechen im Herz oder so. Ach so, klar. Das ist natürlich auch für dich äußerst beschwerlich. Überhaupt mit dem Rollstuhl zu hantieren, ist ja schon eine Beschwerlichkeit. Und dann, ja, wenn man so, so schwer ist, vom Rollstuhl ins Bett, vom Rollstuhl in, aufs Klo und so weiter, alles, ja, alles schwierig. Ja, wenn ich mal ein paar Schritte laufe, seien es nur 5 oder 10 Meter, dann schnaufe ich teilweise wie andere nach einem 5-Kilometer-Lauf. Also es muss was passieren. Auf jeden Fall. Hast du denn schon? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, sonst gehe ich in den nächsten Jahren irgendwann vor die Hunde. Ja, hast du denn schon Anläufe unternommen, dass du das Gewicht runterkriegst? Ich habe mal verschiedene Diäten ausprobiert, aber das hat teilweise einen kurzzeitigen Erfolg, aber dann hat mich auch irgendwann der Jojo-Effekt da wieder eingeholt. Mhm. Mhm. Also du futterst ganz schön, ne? Und rund um die Uhr? Teilweise futter ich ganz schön, ja. Vor allem, weil ich auch einfach... ja, ich bin dann nicht gut drauf, die Pulsen. Ja, ja, klar. Ja. Und dann futtert man halt, dann, dann kriegt man wenigstens wieder einen kleinen Zuckerschuss, sage ich mal, so ein kleines Hochgefühl und ja. Du hast gerade gesagt, dass du auch seelisch so depressiv eher auch veranlagt bist. Ja, also ich kann auch fröhlich sein, ich mache auch gerne so Spieleabende oder gehe ins Kino oder aber die Grundstimmung ist schon eher schattig. Wenn ich allein bin, ja, bin ich schattig. Du lebst im Haus deiner Eltern? Im Haus meiner Eltern, beziehungsweise während meiner Umschulung bin ich in der Woche halt im Internat. Ach so. Ja. Ja, was machen wir da? Ich habe gerade spontan gedacht, ich weiß jetzt nicht, wie lange dauert die Umschulung noch? Die Umschulung dauert jetzt noch so bis Juli, August. Bis Juli, August, ungefähr. Aber danach muss ich ja auch irgendwie schnellstmöglich sehen, dass ich dann möglichst zu einer Arbeitsstelle komme. Ich möchte dann auch irgendwann mal eine eigene Wohnung ziehen, sag ich mal, wo ich mir dann halt jemanden nehmen kann, wenn ich halt Hilfe brauche. Okay, aber ich hatte gerade so gedacht, eigentlich wär das ein Fall für einen längeren Klinikaufenthalt. Wärst du ein Fall für einen längeren Klinikaufenthalt? Also für einen psychosomatischen Klinikaufenthalt, ja, damit du seelisch gut behandelt wirst und vor allen Dingen, dass du dein Essproblem in den Griff bekommst. Ja. Nee, ich hab schon gemerkt, es wird immer mehr und mehr und es muss was geschehen. So, wenn das zeitlich überhaupt nicht kompatibel ist mit deinen anderen Aktionen, musst du, finde ich schon, werden wir dich gleich auch gerne noch ein bisschen eingehend beraten, musst du sehen, dass du in eine ambulante Therapie kommst. Du musst an mehreren Baustellen arbeiten. Du musst an der Baustelle arbeiten, dass du seelisch auf die Beine kommst. Du musst an der Baustelle des Essens, das hängt ja alles zusammen, erarbeiten, dass du von dem Gewicht runterkommst. Und ich sag dir, dass die anderen Probleme, auch mit den Frauen und vielleicht auch deiner Offenheit und deiner Fröhlichkeit, sich dann eher lösen werden, wenn du abgenommen hast. Du sagst, du hast doch keine Freundin bisher gehabt. Nee. Mit 25 Jahren. Du hast eine große Sehnsucht wahrscheinlich danach. Ja, klar. Was ist mit, dann hast du auch noch nie Sex irgendwie wahrscheinlich gehabt. Also mit keiner Freundin. Also ich war mal da im Puff, aber mir auch nicht. Achso, du warst bei einer Hure. Ja. Einmal oder mehrfach? Zweimal. Wie fandest du das? Es ging so. Ich sag mal, die haben da auch eher, sag ich mal, gefühlslos gearbeitet und ja. Also, war nur eine absolute Notlösung für dich. Genau. Ja. Also, es muss was passieren, Dennis. Du bist ein intelligenter Kerl. Das heißt, du musst jetzt für dich Entscheidungen treffen und dann ist es eine Frage der Disziplin. Wenn du weiter futterst und futterst, bist du irgendwann auf 180 Kilo und mit 30 bist du tot. Wenn du jetzt schon sagst, und du wirst nie eine Frau finden. Ich weiß, das geht alles nur mit eiserner Disziplin. Aber alleine schaffe ich das nicht. Nee, deswegen sage ich auch. Ist ja auch okay. Ja. Das wäre auch eine Herkulesaufgabe, vielleicht, wenn du es allein schaffen würdest wollen. Da brauchst du Hilfe. Da brauchst du eine gute, klare Unterstützung an deiner Seite. Mhm. Und die musst du dir suchen. Ja. Was das am besten wäre und wie du es suchst, würde ich dich gerne von meinem Psychologen beraten lassen. Ja, das wäre super lieb. Möchte dich aber nur ermuntern, das auch wirklich zu tun. Mhm. Das ist dein Leben und deine Chance, ein schöneres Leben zu führen. Mhm, klar. Ne, ich muss halt gucken, wie ich den Job unter einen Hut kriege. Ist halt blöd, wenn man eine Ausbildung, sage ich mal, macht und dann gleich danach erstmal ein Jahr wieder arbeitslos ist und dann findet man noch schwerer einen Job und vielleicht irgendwie am Band oder sowas. Ja, also da musst du sehen. Also es darf jetzt keine Ausrede geben, nicht in eine Behandlung zu gehen. Wenn es keine stationäre Behandlung ist, wie gesagt, dann ist es eine ambulante Behandlung, wo du einmal oder vielleicht zweimal die Woche hingehst. Ja. Das musst du irgendwie hinkriegen. Mhm. So, und der Rest bist du. Der Rest bist du, der sagt, ich will. ich will dünner werden. Mhm. Ich will nach vorne gucken und vor allen Dingen, ich will ein schöneres Leben führen irgendwann. Ja, ja. Das ist das große Ziel, für das es sich lohnt, finde ich auch, dann so hart an sich zu arbeiten. Mhm. So, mein Lieber, jetzt rufen wir dich zurück. Ja, das ist super lieb. Sag mal, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Sagst du meinem Psychologen, dem Peter, deine Anschrift und dann schicke ich dir natürlich sehr gerne eins. Alles klar, danke schön. Lieber Dennis. Schön, dass wir mal miteinander gesprochen Ja, finde ich auch. Alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke und schönes Wochenende. Also Dankeschön. Morgen okay. haben wir ja noch Sendung, genau. Genau. Da gucke ich dich auch wieder. Okay. Bis dann, Dennis. Ciao. Tschüss. Hier ist Judith. Die ist 18. Guten Morgen, Judith. Guten Morgen, Domia. Judith, um was geht's bei dir? Es geht um meinen Vater. Was ist da los? Mein Vater ist seit er 16 ist, ist er alkoholkrank. Soweit ich weiß, von meiner Mutter her. Seit er 16 ist? Ja. Und wie alt ist er heute? 47. 47? Ja. Das heißt, du bist mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen? Ja. Deine Mutter sagt, dass er so lange schon alkoholkrank ist? Ja, also ich weiß es nicht von Erzählungen von meiner Mutter her. Lebt ihr denn? Von meinem Vater kommt überhaupt nichts. Bitte? Von meinem Vater her kommt überhaupt nichts, wenn ich ihn danach frage. Ach so, aber ihr lebt zusammen in einer Familie, drei? Nicht mehr, nein. Meine Mutter hat meinen Vater verlassen. Und wo wohnst du? Bei meiner Mutter. Ach so, und wie lange habt ihr den Vater verlassen? Seit 10 Jahren. Ach so, so lange schon. Und wie ist deine Verbindung zu deinem Vater? Wie oft siehst du ihn zum Beispiel? Na, ich sehe ihn einmal die Woche. Da besuchst du ihn? Ja, da besuche ich ihn. Wohnt er denn allein oder hat er auch eine Frau wieder? Nee, er wohnt allein, er hatte nie eine andere Frau. Und wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ich liebe meinen Vater sehr, aber es macht mir sehr zu schaffen. Ist das ein herzliches Verhältnis, was ihr beide miteinander habt? Ich hätte gerne ein herzlicheres Verhältnis, aber man kann das schon als herzlich bezeichnen, ja. Also irgendwo, vielleicht ist er sehr blockiert, aber er liebt dich auch sehr, das merkst du schon. Ich merke, dass er mich über alles liebt, ja. Ich bin das Einzige in seinem Leben, was er hat, außer dem Alkohol. Wie lange bist du immer dann bei ihm, wenn du ihn besuchst? 2 Stunden. Mehr halte ich nicht mit ihm aus. Warum? Ich war im Sommer mal mit ihm im Urlaub für 10 Tage. Und am Ende von den 10 Tagen war ich einfach psychisch fertig. Das ging einfach gar nicht. Warum? Weil er den ganzen Abend nur getrunken hat, dann war er am Ende so betrunken, dass er dann einfach ins Bett gefallen ist. Oder irgendwelche dummen Spiele mit meinen Freunden mitgemacht hat, die auch dabei waren. Und wenn das du, ging einfach gar nicht mehr. Wenn du sagst, wenn du 2 Stunden bei ihm bist, reicht es dir schon. Trinkt er dann auch, wenn du bei ihm bist? Ja, dann trinkt er nur ganz wenig. Aber ich sehe, wenn ich bei ihm bin, die ganzen leeren Flaschen, die bei ihm rumstehen. Geht er noch arbeiten? Ja, er arbeitet noch. Er arbeitet in einer IT-Firma als Systemadministrator. Und das kriegt er auf die Reihe, trotz des Alkohols? Ja, er trinkt nur abends. Ach so. Was trinkt er denn? Bier, Schnaps, Wein. Alles, was kommt? Ja, genau. Hast du ihn konkret darauf angesprochen? Vater, Papa, wie was auch immer du sagst, du bist Alkoholiker? Ich trau's mich nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ihr habt nie über sein Alkoholproblem gesprochen? Ich weiß nicht, wieso ich mich nicht traue. Ich glaube, das kann man nicht nachvollziehen, aber ich traue es mich nicht. Selbst als ihr zusammen in Urlaub wart, hast du nichts gesagt? Nein. Versuch mir mal zu erklären, Judith, was diese Angst ausmacht, ihn nicht anzusprechen darauf. Ich habe Angst, ihn dadurch zu verlieren, wenn ich ihn auf seine Probleme anspreche. Ich merke auch schon, wenn ich ihn auf andere Probleme anspreche, die ich mit ihm habe. Vielleicht, ich sag mal eine These, vielleicht verlierst du ihn viel eher, wenn du ihn nicht auf seine Probleme ansprichst, als wenn du ihn, als wenn du ihn auf seine Probleme ansprichst und ihm vielleicht sogar einen Anstoß geben kannst. Ich habe halt Angst davor, was dann mit ihm passiert. Was kann passieren? Im Moment läuft in den Griff oder ich gehe auch und wenn ich dann auch gehe, was dann mit ihm passiert? Aber im Moment ist er dabei, sich tot zu saufen. Ich weiß. Also hat man eigentlich nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Das stimmt. Hat deine Mutter mit ihm darüber gesprochen früher? Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal schon. Ich, Ich weiß, es ist alles riskant mit Alkoholikern. Andererseits, wenn du sagst, du hast das Gefühl, dass du das Wichtigste auf der Welt für ihn bist, meinst du, das ist so? Ja, das meine ich schon, dass das so ist. Dann hast du natürlich... Hat keine Freunde mehr. Mhm. Dann keine hast du, sozialen Kontakte. Ja. Dann hast du natürlich auch eine große Macht. Das heißt, dein Wort zählt. Oder hat ein Gewicht, sagen wir so. So habe ich es noch nie gesehen. Mhm. Aber du hast wirklich recht. Also ich sag dir, Judith, das ist wirklich sehr schwierig mit Alkoholikern. Aber ich glaube, man darf nicht einfach nur daneben sitzen, zusehen, wie jemand sich zu Tode säuft und nichts tun. Wenn man etwas tut, geht man immer ein Risiko ein. Ja, aber man hat auch die Chance zu gewinnen. So, wenn man nur daneben sitzt, hat man immer nur ein Risiko und gar keine Chance mehr. Nämlich das Risiko, dass er zugrunde geht. Sprich ihn an. Sag es ihm. Sag ihm ins Gesicht, du bist Alkoholiker und ich mache mir wahnsinnige Sorgen um dich. Sag ihm, wie ich dich sehe, säufst du dich zu Tode. Sag's ihm so. Und ich liebe dich. Ich bin deine Tochter. Ich will mit dir noch viele, viele, viele Jahre zusammenleben. Unternimm etwas. Mach es ganz brutal. Sag's ihm alles ins Gesicht. Glaubst du, das ist die beste Methode? Ich glaube, das ist die beste Methode, wenn die vor allen Dingen auch noch verknüpft ist mit einer Androhung, nämlich sonst verlierst du mich auch. Ich weiß, es ist ein hohes Risiko. Aber ein Alkoholiker, vor allen Dingen, wenn er so lange Alkoholiker ist, da hilft nur noch wirklich die Brachialmethode, um ihn wach zu rütteln. Und er muss wachgerüttelt werden, denn er muss für sich entscheiden, dass er da rausgeht. Aber wenn du bedenkst, das hat meine Mutter ja auch schon gemacht, ja, aber dass ich weggekriegt habe. Ja, aber vielleicht hast du eine ganz andere Stellung mittlerweile. Das sind viele Jahre vergangen, seit er mit deiner Mutter vertraut war. Wenn er ein bisschen clever ist oder vielleicht ein bisschen über sich, na, mit clever hat das nichts zu tun, wenn er doch angefangen hat, über sich nachzudenken, wird er schon wissen, was mit ihm los ist. Und wenn er es dann ganz hart gespiegelt bekommt von dir, von der Person, die er am meisten liebt und schätzt, ist das für den ein Erdbeben, sage ich dir. Und wenn du mir sagst, ich kann nicht mit ansehen, wie mein Vater, den ich liebe, zugrunde geht, hat das ein Gewicht. Und wenn du irgendwann androhst, ich komme dich nicht mehr besuchen und solange du nicht etwas einleitest, hat das ein irres Gewicht. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Mach es, damit du dir, wenn du älter bist irgendwann... Damit ich mir keine Vorwürfe... Ja, damit du sagen kannst, ich habe alles gemacht. Wenn es nichts genutzt hat, wir wollen das nicht hoffen. Aber wenn es nichts genutzt haben sollte, hast du zumindest alle Register gezogen, die man ziehen kann. Letztendlich, er ist ein erwachsener Mann, ist er für sein Leben verantwortlich, ja. Aber vielleicht kannst du ihm helfen. Vielleicht kannst du ihm einen Anstoß zur Selbsthilfe geben. Du kannst mit dem nicht, du kannst dir nicht ins Auto zerren und in eine Klinik fahren. Das kannst du nicht. Das muss er selbst machen. Aber du kannst dazu beitragen, dass er die Entscheidung trifft, das zu machen. Das wird dann wohl auch der einzige Weg sein. Ich würde dir noch etwas empfehlen. Das würden wir dir gleich gerne im Hintergrund noch geben. Ja. Ich weiß nicht, ob du die anonymen Alkoholiker kennst. Ja, kenne ich vom Namen her, ja. Genau. Und das ist eine Selbsthilfegruppe, bundesweit vernetzt. Und es gibt zusätzlich zu den anonymen Alkoholikern auch Angehörige von Alkoholikern, die sich auch in Selbsthilfegruppen vernetzt haben. Mhm. Finde ich eine gute Sache. Würden wir dir gerne noch vielleicht die eine oder andere Adresse geben oder Telefonnummer. Dass du auch mit den Leuten Kontakt aufnimmst, die alle in einer ähnlichen Situation sind wie du. Da kann man Erfahrungen austauschen und da kann man sich gegenseitig auch ein bisschen helfen. Das wäre ganz lieb von dir. Super, dann machen wir das so, Judith. Dann legst du jetzt auf, mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay, danke. Und ich wünsche dir und deinem Papa wirklich von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören, tschüss, Judith. Ja, tschüss. Herzlich willkommen, Ralf. 52. Guten Morgen, Ralf. Jo, guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr mit durchkommt. Also ich gucke auch schon jahrelang der Sendung und muss jetzt sagen, super, dass sowas gibt. Dankeschön. Freue mich, dass du da bist. Spät kommt, aber ich finde das wahnsinnig gut. Also Ja. Und lass mich nicht vergessen, ich möchte unbedingt ein Autogramm von dir. Das machen wir. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Das ist schon mal geklärt jetzt. Ja, super. Um was geht's? Also ich hatte vor 10 Jahren einen schweren Motorradunfall. Also bin von Bayern nach Hamburg gezogen. Mhm. Und hatte über 50 Operationen auf dem rechten Fuß. Also der ist, da ist mir Pizzafahrer reingefahren, ein Smart-Auto. Mhm. Und hat mir den ganzen Unterschenkel zertrümmert, also mit der Kniescheibe alles kaputt. Mhm. Und hatte ich also auch 3 Gelenke schon eingebaut gekriegt, mhm, was alles nicht gehalten hat. Und wieder eine Entzündung und nach der Entzündung Fixateur ran und wieder Operation und wieder ein Gelenk eingesetzt. Also es ging also nur Krankenhaus rein, Krankenhaus raus, Krankenhaus ja, rein, Krankenhaus raus. Bei diesem Unfall ist ausschließlich das Bein verletzt worden, das Bein und der Fuß. Ja, also nur der ganze Unterschenkel, mhm, bis zum Meniskus hoch. Also der ganze Unterschenkel ist kaputt. Halt, ja. Und da haben sie also so viel rumoperiert, dass ich also man jetzt auch gar nicht mehr schmerzfrei laufen kann. Das heißt, ich gehe zurzeit also auch nur mit Krücken. Mhm. Also einen Rollstuhl brauche ich noch nicht, den hatte ich immer gebraucht. Mhm. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nur mit Krücken, nehme auch Morphin 4-mal am Tag mit anderen Schmerztabletten, was überhaupt nicht hilft. Dann habe ich immer gesagt, ich möchte mir zum Schmerztherapeuten. Ja. Dann haben die gemeint gehabt, ja, das braucht man nicht praktisch, da könnte man sowieso nichts mehr machen. Wer hat das gesagt? Ja, die, wo ich da im Krankenhaus in Hamburg war. Aha. Ich möchte den Namen vom Krankenhaus nicht erwähnen. Nein, das bringt ja auch gar nichts. Aber wie gesagt, was natürlich auch kaputt gegangen ist, ist die Ehe mit meiner Frau. Ja. Weil ich eben den ganzen Tag dann nur zu Hause rumsitze und nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Ich war beim Bundesgrenzschutz vorher. Und war die ganzen Jahre auch, wo ich in München war, immer eigentlich beschäftigt. Und plötzlich sage ich sowas die ganzen Jahre jetzt über überhaupt keine Tätigkeit mehr. Ich komme auch nicht mehr rum. Das heißt, meine Freunde haben wir natürlich auch im Stich gelassen. Ja, das heißt, seit diesem Unfall konntest du keinen Tag mehr arbeiten? Nee. Sag mir nochmal, du hast das gerade schon gesagt, wie viel Mal bist du operiert worden an dem Bein? Und dann über 50 Mal. Über 50 Mal, ja. Das muss ich ja vorstellen. Also der Fuß ist mir einzige Narbe von einer Seite auf die andere rüber und immer wieder die gleiche Seite geschnitten, gell? Wie sieht denn das Bein und der Fuß überhaupt aus? Ja, man kann schon noch erkennen, dass der Fuß ist. Also so schlimm ist es, Gott sei Dank, das wundert mich, ist es nicht. Ja. Aber es ist halt, dass ich auch überhaupt nicht mehr wegkomme. Also die Tätigkeiten, die ich früher gemacht habe, Motorradfahren, geht sowieso nicht mehr und Radfahren. Aber das heißt, es kommt auch so, die ganzen Freunde haben sich auch von mir getrennt. Gell? Ist das wirklich so, dass alle Freunde weg sind? Ja. Das ist ja erschütternd. Das heißt, am Anfang sind sie noch gekommen. Ja, die erste Zeit, ne? Ja, haben sie mich noch besucht im Krankenhaus und auch zu Hause. Und wie ist es so mit näheren Verwandten? Auch niemand? Nee, meine Tante und meine Verwandten, die wohnen ja alle in München und das sind ja doch 1000 Kilometer. Das heißt, du sitzt da ganz alleine mittlerweile in deiner Wohnung? Ja, wie gesagt, ich habe zwar noch Kontakt zu meiner Frau, aber das Einzige, was mich irgendwie auch frustriert ist, dass ich erstens mal keine Freunde mehr habe, in dem Sinne, mit denen ich zusammen weggehen könnte. Mhm. Weil so ungefähr, du bist ja sowieso bloß das 5. Rad am Wagen. Mhm. Und dann, wie gesagt, mit der Freundin ist auch wahnsinnig schwierig. Ich meine, ich habe kein Internet mit, aber ich habe schon mit Chat versucht irgendwas. Wenn es dann heißt, wirklich, der ist gehbehindert, dann ziehen sie natürlich viele schon wieder zurück, weil sie dann sagen, ja, mit dem kann man sowieso nicht viel anfangen. Kriegst du denn, Ralf, deinen Haushalt alleine geregelt? Ja, ich hab eine Hilfe, die einmal in der Woche kommt. Ach so, das geht. Und finanziell ist es auch okay bei dir? Ja, das geht auch. Also ich kriege eine Übergangsrente, was, und dann einen Teil noch dazu vom Staat noch. Also finanziell ist es gar nicht das Problem. Sind die beiden Hauptprobleme die Einsamkeit und nach wie vor die Schmerzen im Bein? Ja, richtig. Also nochmal ein Satz, schnell. Ach, jetzt höre ich schon, die Musik läuft schon gleich an. Ja. Ich würde mich da auf so einen Kommentar würde ich nicht viel geben, wenn die im Krankenhaus sagen, was wollen Sie beim Schmerztherapeut? Geh zu einem Schmerztherapeut. Da bist du bei einem ganz anderen Fachmann, der vielleicht das Problem von einer völlig anderen Seite angeht. Und die Chance sollte man auf jeden Fall nutzen, finde ich. Ja, und vor allem ist es auch die Einsamkeit. Ich gehe ja überhaupt nirgends mehr hin. So, die Einsamkeit. Und wo willst du großartig hinkriegen, weil ich weiß, mit den Krücken daran unterwegs bist. Genau. Also, das ist ein großes Problem mit der Einsamkeit. Und das muss man irgendwie versuchen, in den Griff zu kriegen. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Du kannst schon das Haus verlassen, das geht schon. Ja, sicher, das geht schon. Mhm. Aber wenn ich halt länger, sage ich, wie eine halbe Stunde unterwegs bin, was, dann tut mir der Fuß so weh, weil natürlich die Schmerzen nie ganz weg sind, obwohl ich die Tabletten nehme, gell? Du müsstest irgendwie etwas finden, was dich interessiert, wo du mit Leuten zusammenkommst, was aber körperlich nicht so anstrengend ist. Ja, ich habe mir das auch schon gedacht. Irgendein Verein, ein Club oder irgend sowas. Ja, genau sowas. Ja. Wo meine, die können auch gerne behindert sein. Ja, genau. Da muss es was geben. Wir werden mal im Hintergrund drüber nachdenken. Jetzt muss ich dich leider hier verabschieden, Ralf. Das Autogramm kriegst du auf jeden Fall und wir rufen dich gleich nochmal an. Das ist ganz lieb von dir. Alles Gute von Herzen. Mach so weiter, ich werde auch morgen wieder dabei sein. Ja, super, freue ich mich. Tschüss. Servus. So, in der Technik, Malte E-Mails. Und morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder eine offene Sendung. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, Mister.